bringt 1000 Schafe im Jahr zur Schur. McDonald bringt 1000 Schafe im Jahr zur Schur. Eine einzige Frau, die wartet zu Haus und weint sich nach ihm die Guckaugen aus. Denn wie ist er da? Er rennt und rotiert, dass er von den 1000 nicht eines verliert. McDonald geht früh und kommt erst zur Nacht nach Haus. Er rechnet im Bett den Tagesgewinn noch aus. Die einzige Frau neben ihm wartet leis, ob Donald danach wohl noch etwas weiß. Aber er dreht zur Seite sich gleich kurz noch. Gute Nacht, Frau, wir sind reich. Beschloss sie zu sein, Schatz.